bin ein ausgestoßenes Kind und der Asphalt erträgt mich mit. Die Flüchtigkeit hilft, dass ich träumen kann. Spät in der Nacht komm ich erst raus und keine Grenze hält mich auf. Man muss nicht ruhen, nur um wach zu sein. Ich tauche rein und dann spreche ich mit den Falschen. Der Moment ist ein Glaube, der mich hält. Wenn ich verschwinde in der Menge, kann ich mich erst wirklich befreien. Mir wird kalt, wenn es nicht mehr weitergeht. Wunsch streckt mich weg von hier und ich stolper durch die Tür. Es gibt keinen Vorschlag, der mich unten hält. Kein Getränk ist stark genug, dass es mich noch berauschen kann. Ich folge nur dem Licht, das weiterführt. Ich stehe auf und dann bin ich schon gewesen. Stimme kann mich zur Erleuchtung führen. Der neue Tag ist ein Sprungbrett und ich kann ihm nicht widerstehen. Denn nur durch Hektik kann ich echte Ruhe fühlen. Ich bleibe auf der Suche und bin niemals angekommen. Versprechen sind etwas, das ich nicht halten kann. Beim Spielen mit der Flamme kann man sich so leicht verbrennen. Doch Feuer ist halt nicht zum Kühlen. Ich an den Rädern drehe und das Baden in dem Rausch lässt mich existieren. Ich kann mich steuern, doch ich werfe eine Münze, um es zu tun. Denn das Handeln dient nur den Zweck, mich zu verlieren. Du kannst dich in mir suchen, mich als dein Freund betrachten und triffst auf einen Wunsch, den du nicht erfüllen kannst. Wer nicht aufpasst, wird sich schnell an mir verbrennen, denn Feuer sind halt nicht zum Kühlen.